Es wäre auf einmal nichts mehr, wie es war. Man wüsste auch nicht viel darüber, was wohl wo geschah. Irgendwas wäre plötzlich mit dem Klima nun geschehen. Und man könnte nicht ohne Ängste in die Zukunft sehen. Dass ihr merkt, wie sein könnt und kein Spaß. Legt euch hin und stellt euch vor, das war's. Was wäre, wenn das Meer sich plötzlich weit ins Land ergießt? Panik herrscht, wo keiner mehr den Strandurlaub genießt. Wenn das Eis am Pol auf unsere Dummheit reagiert, Fluten steigen und der Deichschutz nicht mehr funktioniert, dass ihr merkt, wie's sein könnt und kein Spaß. Legt euch hin, stellt euch vor, das war's.